Testen Sie Ihr Hörverständnis. Hören Sie dazu ein paar Fragen mit Optionen. Welche stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Wann bekommt der Deutschschüler in Leos Training immer Angst? Wenn Leo über die Deutschen spricht, wenn Leo über Ängste spricht oder wenn er über die Prüfung spricht. Der Deutschschüler bekommt bei Leos Training immer Angst, wenn Leo über die Prüfung spricht. Frage 2. Was hat Leo mit dem Deutschschüler nicht probiert? Techniken zur Körpersprache, autogenes Training oder positives Visualisieren? Leo hat verschiedene Techniken probiert, autogenes Training aber nicht. Frage 3. Was empfiehlt Rita Leo für das nächste Training mit dem Schüler? Eine Trauma-Analyse, eine Prüfungssimulation oder ein Gespräch, um den Schüler besser kennenzulernen? Rita empfiehlt Leo nichts Spezielles, nur ein Gespräch, um den Schüler besser kennenzulernen.